music in you. Don't let go. You got the music in you. One dance set. It's gonna pull you through. Don't give up. You got the reason to live. Can't forget. You only get what you give. The whole damn world, you're falling apart. You'll be okay. Well, all your heart, you're in harm's way. I'm right behind. The city of the high. You get what you give, fun pimp my song. Kommen wir jetzt zum nächsten großartigen Pimp my song Hit. Ich will schon fast sagen, ein Evergreen. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn, jeder hört ihn täglich. Ich fange einfach mal an, ne?